meditieren in ihrer kleinen Welt. Die Horizonterweiterung schon vor Jahren abbestellt. Ich würde sie gern negieren mit ihren ausdruckslosen Mienen. Doch sie legen mir zu gerne dicke Bäume auf die Schienen. Kein Platz für Freiraum, kein Platz für Ideen, keine Weiterentwicklung, es gibt einfach nichts zu sehen. Steh ich damit alleine, könnt ihr das nachvollziehen? Die Zeit läuft einfach weiter, nur die Möglichkeiten fliehen. Ich glaube, ich muss mal rausziehen, ich brauch dringend frische Luft. Ich hab schon länger im Gefühl, dass hier das Leben total muff. Ich glaube, ich muss mal raus, hier, es wird mir alles viel zu viel. Der Kurs meiner Glücksgefühle ist mir viel zu instabil. Nächsten Freitag fahre ich erstmal nach Berlin.